Denn diese Krone zu verdienen, sagt, der Patriarch sei schwerlich jemand auch geschickter als mein Herr. Als ich. Er sei hier frei, können überall sich hier besehen, verstehe, wie eine Stadt zu stürmen und zu schirmen könne, sagt der Patriarch, die Stärke und Schwäche der von Saladin neu aufgeführten innern zweiten Mauer am besten schätzen, sie am deutlichsten den Streitern Gottes, sagt der Patriarch, beschreiben. Guter Bruder, wenn ich doch nun auch des Briefchens näheren Inhalt wüsste. Ja, den weiß ich nun wohl nicht so recht. Das Briefchen aber ist an König Philipp. Der Patriarch, ich habe mich oft gewundert, wie doch ein Heiliger, der sonst so ganz im Himmel lebt, zugleich so unterrichtet von Dingen dieser Welt zu sein herab sich lassen kann. Es muss ihm sauer werden. Nun dann, der Patriarch weiß ganz genau, ganz zuverlässig, wie und wo, wie stark, von welcher Seite Saladin, im Fall es völlig wieder losgeht, seinen Feldzug eröffnen wird. Das weiß er. Ja, und möcht es gern dem König Philipp wissen lassen, damit er ungefähr ermessen könne, ob die Gefahr denn gar so schrecklich um mit Saladin den Waffen stille stand, den euer Orden schon so brav gebrochen, es koste, was es wolle, wieder herzustellen. Welch ein Patriarch. Ja, so. Der liebe, tapfere Mann will mich zu keinem gemeinen Boten, will mich zum Spion.